Und los geht's! Wochenende, wir sind heiß, unser Bier, das ist eiskalt. Der eine will saufen, der andere will ficken, der dritte will Krawall. Keine Sorge, meine Herren, jeder kommt auf seine Kopf. Wir sind die Hirsche hier am Platz, die Kings im Wilden Osten. Mundschutz und Schienbeinschoner gehören zu unserer Garderobe. In der Stadt weiß jedes Kind, wir sind die Jungs fürs Probe. Die Jungs fürs Probe. Die Jungs fürs Probe, die Jungs fürs Probe, die Jungs fürs Probe.